B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jatschik und folgenden Themen. Eingespieltes Team. Was macht Wien zur Weltstadt der Spione? Undurchsichtiges Spiel. Weshalb Ratko Mladic unauffindbar bleibt. Verkohltes Land. Porträt einer Datschensiedlung vor Moskau. Sowie schließlich angebranntes Image. Wie das System Putin Russlands Krisenpolitik negativ bestimmt. Spätestens seit dem Film Der dritte Mann wussten es alle. Wien ist die Drehscheibe für Spione aus aller Welt. Und dass dies während des Kalten Krieges besonders angesagt war, überraschte kaum jemanden. Dass sich Spione allerdings auch heute liebend gerne in Wien treffen, ist dann doch erstaunlich. Genauso wie die Tatsache, dass ausländische Regierungen ihre irgendwo auf der Welt aufgeflogenen Schlapphüte nach langen Verhandlungen dann über Wien in die eigene Heimat ausfliegen. Wobei österreichische Mittelsmänner da kräftig mitmischen. Die österreichische Regierung natürlich ausgenommen. Die macht da aus Tradition und Prinzip nicht mit. Andreas Meyer-Feist über Wien, die Weltstadt der Spione Nummer 1. Nicht immer ist es so mörderisch aufregend wie im berühmten Film Der dritte Mann von 1949. Come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at. Sagen Sie, was fällt Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Nein, Ärger sollen Sie nicht machen, die Spione jedenfalls nicht die Nachtruhe stören. Am besten kommen Sie in Wien ans Licht, weiß der Wiener Historiker Gerhard Jatschitz. Wir müssen uns schon ein bisschen von der Romantik vom dritten Mann befreien. Nachrichtendienst ist eine beinharte Geschichte, ein Geschäft wie jedes andere. Israels Außenminister Lieberman holte jetzt einen mutmaßlichen Spion persönlich in Wien ab. Das äußere Zeichen, dass ein Außenminister kommt und den abholt, das ist Show. Das hat mit dem Geschäft selbst nichts zu tun. Im Allgemeinen geschehen solche Dinge eher nicht im Angesicht der Öffentlichkeit. Ein österreichischer Milliardär mit besten Beziehungen zu beiden Seiten holte einen israelischen Fotografen namens Rafael Haddad in seinem Privatjet aus Libyen ab. In Libyen war Israels angeblicher Gaddafi-Spion aufgeflogen. Israels Außenminister Lieberman froh über das glückliche und typische Ende einer Spionagegeschichte in Wien. Ich danke meinem Freund Martin Schlaff. Er hat uns sehr geholfen, ihn nach Wien zu bringen. Italiener, Franzosen und Amerikaner hatten nichts erreicht, der Österreicher schon. Der Spion im Austausch gegen Fertighäuser für den Gazastreifen, finanziert von der Gaddafi-Stiftung. Israels Wien-Botschafter Aviv Aaron Chiron nutzte die Gelegenheit, um mich bei den österreichischen Behörden zu bedanken. Wien als internationale Drehscheibe der Agenten, vielleicht die wichtigste weltweit für den Historiker Gerhard Jakschitz. Dass sich auf österreichischem Boden alle Agenten frei tummeln können, ist eigentlich ein Teil der österreichischen Politik und wird auch weidlich genützt, weil es ja immer noch diese Ost-West-Brückenfunktion von Österreich gibt. Erst Anfang Juli gab es einen Austausch von 10 russischen und 4 amerikanischen Spionen am Wiener Flughafen. Österreich gilt ganz sicher als Begegnungsort, weil hier die Gefährdung für die nachrichtendienstliche Arbeit am geringsten ist. Die Österreicher interessiert grundsätzlich nicht die nachrichtendienstliche Arbeit gegen einen Drittstaat. Österreichs Funktion als neutraler Staat erleichtert die Arbeit der Spione, aber auch deren Austausch, wenn sie entdeckt wurden. Nach den Erkenntnissen des Zentrums für Geheimdienststudien in Graz arbeiten immer mehr Agenten auch für China. Tausende Spione seien für die verschiedensten Geheimdienste in Österreich unterwegs. Es ist immer dann nur die Frage, in welchem Verhältnis dann diese nachrichtendienstlichen Leute zu den regulären diplomatischen Delegationen stehen. Nicht immer ist das so einfach auseinanderzuhalten wie noch in den Zeiten des Kalten Kriegs. Damals noch gab es echte Meisterspione, dritte Männer von Format. Felix Bloch zum Beispiel, der für die Amerikaner bei den Russen spionierte. Oder DDR-Spionagechef Markus Wolf, der gerne in Wien war. Ungestört in Österreich, einem Land mit besten diplomatischen Beziehungen in West und Ost. Für uns ist es halt gut, wenn wir dann wieder glauben, wir sind so eine Großmacht. Davon färbt heute noch etwas ab, in Wien, der Weltstadt der Spione. Nein, sie kommen nicht aus ihrer Haut raus. Gleichgültig, wie aussichtslos es auch sein mag, der Kosovo gehöre zu Serbien, predigen serbische Nationalisten, wohl wissend, dass diese Parolen sie nicht wirklich der EU näher bringen. Gleiches gilt für ihre Haltung in Sachen Ratko Mladic. Jenem General der bosnischen Serben, der unter anderem das Massaker von Srebrenica befohlen haben dürfte. Seit über 15 Jahren gilt Mladic offiziell als verschollen. Ankläger des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag sind da freilich anderer Ansicht, Allein es scheint sich niemand berufen zu fühlen, um ihnen den mutmaßlichen Massenmörder auszuliefern. Nadics Familie will den vermeintlichen bosnisch-serbischen Helden jetzt für tot erklären lassen. Doch viele vermuten, dass Mladic noch lebt und sich, gut getarnt und beschützt, in Serbien aufhält. Christoph Perenboom über die quälende Frage, weshalb der Mann nicht längst hinter Gittern sitzt. Kurz bevor Ratko Mladic das schlimmste Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg befahl, da schaute er feierlich in die Kamera und versuchte, diesem Moment eine historische Dimension zu geben. Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Unmittelbar vor einem großen serbischen Feiertag schenken wir dem serbischen Volk diese Stadt. Was dann folgte, war ein Völkermord. Mladics Truppen führten rund 8000 muslimische Männer und Jungen aus Srebrenica ab, erschossen sie und verscharrten die Leichen in Massengräbern. Der Name von Ratko Mladic ist untrennbar mit diesem Verbrechen verbunden. Dass der damalige Militärchef der bosnischen Serben immer noch auf freiem Fuß ist, das quält die Angehörigen der Opfer bis heute. Hatissa Mehmedovic zum Beispiel bei der Gedenkfeier zum 15. Jahrestag von Srebrenica. Nichts ist vorbei, der Schmerz wird immer größer. Nur ein paar Knochen haben sie von meinen Söhnen und meinem Mann gefunden. Man hat mir gesagt, ich soll aufhören zu suchen. In den ersten Jahren nach Ende der Kämpfe konnte sich Mladic unter dem Schutz der Behörden relativ ungehindert in Serbien bewegen. Inzwischen ist der Fahndungsdruck gestiegen und viele glauben, dass sich Mladic nun auf ähnliche Weise versteckt hält, wie bis vor 2 Jahren auch Radovan Karadzic, der frühere Präsident der bosnischen Serben. Karadzic hatte sich einen weißen Rauschebart wachsen lassen und als vermeintlicher Alternativmediziner unbehelligt in Belgrad gelebt, bis seine Tarnung aufflog. Die Menschen in Belgrad sind nach wie vor gespalten in der Frage, wie Serbien mit dem Fall Mladic umgehen soll. Nein, sagt ein Rentner, man soll Mladic nicht ausliefern. Viele andere sollten auf der anderen Seite verhaftet werden, aber nicht Mladic. Mladic soll verhaftet werden, widerspricht dieser junge Mann. Jeder soll für seine Untaten bezahlen, sei er Serbe, Kroate oder sonst wer. Der internationale Druck auf die serbische Regierung ist groß, endlich mehr zu tun bei der Fahndung. Serbiens proeuropäischer Präsident Boris Tadic weiß, solange der Fall Mladic nicht abgeschlossen ist, kann Belgrad kaum mit dem ersehnten EU-Beitritt rechnen. Serbien ist ein Land, das unzweideutig mit dem Haager Tribunal zusammenarbeitet, beteuert Tadic. Wir werden alles tun und bis an die Grenzen gehen, damit sich auch die verbliebenen Flüchtigen, auch Ratko Mladic, am Ende dieses Prozesses im Haager Tribunal befinden. Und so führt die Polizei regelmäßig Razzien durch, die aber regelmäßig ohne Ergebnis bleiben. Immerhin, im Februar fiel den Ermittlern das Kriegstagebuch des Gesuchten in die Hände, als sie wieder einmal die Wohnung von Mladics Ehefrau auf den Kopf stellten. Das Tagebuch wurde inzwischen dem Haager Tribunal übergeben, aber auch hier ist manches rätselhaft. Zum Beispiel, warum die Notizen nicht schon bei früheren Untersuchungen aufgetaucht sind und warum ausgerechnet in jenem Zeitraum Einträge fehlen, in denen das Massaker von Srebrenica fällt. Mladics Familie jedenfalls ist solcher Durchsuchungsaktionen inzwischen überdrüssig. Vor einigen Wochen hat sie bei einem Belgrader Gericht beantragt, den Gesuchten für tot erklären zu lassen. Miloš Saljic, der Anwalt der Familie. Sie erwartet, dass sie nicht mehr malträtiert wird. Wie kann sich ein Mensch ergeben, der nicht mehr existiert? Seit 7 Jahren ist er nicht mehr gesehen worden. Wie kann dann jemand behaupten, dass er am Leben ist? Ob tot oder lebendig, von Ratko Mladic fehlt auch 15 Jahre nach Srebrenica jede Spur. Und das wird wohl auch so bleiben, vermutet dieser junge Geschäftsmann in Belgrad. Der Staat unternimmt ja etwas, aber Mladic hat seine Helfer. An seine Verhaftung glaube ich nicht mehr. Sein Helfernetz ist allzu gut organisiert. Irgendwann verliert jeder den Überblick. Wie viele Brände lodern derzeit noch in Russland? 700 oder sind es doch 1000? Wie viele wurden erfolgreich gelöscht und wie viele haben sich von Neuem entzündet? Niemand kann es genau sagen. Die dicken Rauchwolken, die tagelang unter anderem das Gebiet um Moskau einhüllten, haben sich jedenfalls teilweise verzogen. Eine kleine Erleichterung, auch für jene, die mit ihren Kindern auf den Datschen Urlaub machen. Von Entspannung kann dennoch keine Rede sein. Stefan Lag mit einem Porträt einer typischen russischen Familie. Der kleine Stepan läuft freudestrahlend durch den Garten. Guckt mal, was für ein schönes Planschbecken wir haben, ruft er. Zum ersten Mal seit 5 Tagen kann er wieder mit seinen Freunden draußen spielen. Der Wind hat gedreht. Die Luft ist einigermaßen erträglich. Es riecht zwar immer noch etwas verbrannt, aber es brennt nicht mehr in den Augen. Katja und Nikolai sind mit ihren 4 Kindern und Oma Nina auf eine Datscha vor den Toren Moskaus gezogen. Zu dem 2-stöckigen Holzhaus mitten im Wald gehört eine große Terrasse. Katja gönnt ihren Topfpflanzen eine Frischluftkur. Türen und Fenster des Hauses sind weit geöffnet. Endlich eine Gelegenheit zu lüften. Die zurückliegenden Tage seien schrecklich gewesen, sagt Katja und beobachtet dabei ihre Kinder, die durch den Garten tollen. Die Moskauer sind eigentlich immer entspannt. Sie denken, dass Katastrophen schon an ihnen vorbeigehen oder es irgendwie eine Lösung gibt. Dass es mit dem Rauch so schlimm werden würde, hat keiner erwartet. Zunächst dachten wir, es sei Nebel. Als wir auf die Straße gingen, waren wir baff. Keiner wusste, was zu tun ist. Ihre 13-jährige Tochter Varia hatte sich die Ferien auf der Datscha auch anders vorgestellt. Eigentlich wollte ihre Familie wie in jedem Jahr der stickigen Großstadtluft Moskaus entfliehen. Doch der giftige Rauch der Wald- und Torfbrände machte auch vor der Datschensiedlung nicht Halt. Wir saßen die ganze Zeit zu Hause. Meine Augen juckten. Ich bin allergisch gegen Rauch. Meine Mutter hat mir verboten, Fahrrad zu fahren. Sie sagte, sonst würde mir schwindelig. Wir mussten immer viel Milch trinken. Oma Nina serviert frischen Kaffee auf der Terrasse. Sie atmet schwer und lässt sich erschöpft auf einem Stuhl nieder. Ich habe Probleme, Luft zu bekommen. Stickig ist es. Es ist schon schwer. Moskau ist weit weg, aber die ganze schlechte Luft kommt zu uns. Deswegen geht es mir nicht so gut. Morgens, abends, tagsüber. Es ist immer das Gleiche. Wir warten auf besseres Wetter. So etwas wie in diesem Jahr habe ich noch nicht erlebt. Ich bin 76 Jahre alt, aber das ist wirklich das erste Mal. Dass so viele Ortschaften und Siedlungen im Moskauer Umland abgebrannt sind, macht Katja Sorgen. In die Feuerwehr hat sie kein Vertrauen. Für die Siedlung aus Holzhäuschen mitten im Wald käme doch jede Hilfe zu spät. Einmal hätte es bereits Feuer gegeben. Als es bei unseren Nachbarn gebrannt hat, war es wirklich entsetzlich. Die Löschwagen kamen erst, als alles schon vorbei war. Da hatten wir mit den Nachbarn bereits das Feuer selbst gelöscht. Sie haben dann nur ein Protokoll erstellt. In der Zwischenzeit hat sich ihr Nachbar Arthur dazu gesellt. Er hat seine Lehre aus den Bränden bereits gezogen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern der Siedlung will er demnächst selbst Löschgerät anschaffen. Die Katastrophe habe alle in der Siedlung näher zusammengebracht. Wir unterstützen uns gegenseitig, geben moralischen Beistand und packen mit an. Die Menschen brauchen doch Aufmerksamkeit. Anders geht das gar nicht. Wie kann man anders leben? Es ist doch falsch, sich abzuschotten. Katja und Arthur ist die Erschöpfung deutlich anzumerken. Doch es tut ihnen gut zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Doch beide haben kein Mittel gefunden, wie man sich vor dem Qualm schützen kann. Es ist unmöglich, ausreichend Schlaf zu bekommen. Bei dem Rauch ist es generell schwierig, einzuschlafen. Der Körper ist immer müde. Auch wenn sie es nur zögernd zugeben, die Situation macht ihnen Angst. Vor allem die Nachrichten, wonach immer wieder atomare Anlagen und radioaktiv verseuchte Gegenden von den Flammen bedroht sind, beunruhigen sie. Natürlich hat man Angst. Die Angst ist immer da. Du hoffst, Gott möge verhindern, dass so etwas passiert. Aber es gibt ein Sprichwort. Wenn das Schicksal es vorsieht, dass du verbrennst, hilft es dir auch nicht, wenn du in einem Brunnen voller Wasser sitzt. Alles liegt in den Händen Gottes. Dass innerhalb der russischen Bevölkerung Enttäuschung und Verwirrung herrscht, ist nachvollziehbar. Bisweilen scheint es aber, als wüsste der russische Krisenstab selbst nicht so genau, was sich im Land tatsächlich abspielt. Was umso absurder wirkt, denn angeblich hat die Führung ja alles unter Kontrolle, behauptet zumindest der Bürgermeister von Moskau. Eine Behauptung, die in der Sowjetzeit niemand ernst zu nehmen brauchte. Das Problem ist nur, die Sowjetzeit ist längst vorbei und die drohende Katastrophe, sollten die Flammen eine der russischen Atomanlagen wirklich erreichen, könnte für uns alle zu einem Desaster werden. Warum werden die Behörden in Russland mit den Bränden nicht fertig? Hubertus Jahn ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Cambridge und profunder Kenner der sowjetischen Mentalität. An ihn also die simple Frage, Herr Jahn, woran liegt es, dass der Kreml hier mit Halbwahrheiten und Beruhigungspillen arbeitet, anstatt die Menschen über den Ernst der Lage aufzuklären? Nun, Sie haben bereits die Parallele zur Sowjetunion gezogen und ich glaube, die ist ganz wichtig hier, denn die politische Kaste in Russland setzt sich ja immerhin noch mit Leuten zusammen, die in dieser Zeit sozialisiert worden sind und ihr Denken aus dieser Zeit noch beziehen. Und Herr Putin ist natürlich eines der besten Beispiele dafür. Die Tendenz, alles in eine Hand zu nehmen und zu zentralisieren, ist unter anderem mit dafür verantwortlich, weshalb die Brände mittlerweile so außer Rand und Band geraten sind. Denn Sie wissen vielleicht, dass unter Herrn Putin das Forstgesetz 2007 verändert worden ist, dass eine dezentralisierte Forstverwaltung aufgelöst wurde, eine Forstkontrolle, die dezentralisiert war, jetzt nicht mehr besteht. Und auch Privaten, glaube ich, überlassen wurde. Das kommt noch hinzu. Die Wälder in Russland sind großteils privatisiert worden. Ich habe selbst in Karelien außerhalb St. Petersburgs solche Wälder gesehen. Da kann man von Jahr zu Jahr sehen, wie stark da abgeholzt wird. Die Wälder werden nicht mehr geschützt in dem Maß, wie es in der sowjetischen Zeit noch geschah. Und dann ist natürlich klar, dass diese privaten Eigentümer kein großes Interesse daran haben, Geld auszugeben für Brandschutz. Und wenn sie das Geld auch hätten, es gibt einfach die Technik nicht. Also alles nur eine Show, wenn man diese Iljuschins in der Luft sieht, Putin selbst am Steuerknüppel und löscht ein bisschen hinter ihm, sagt einer hervorragend gemacht, Premierminister, alles nur eine Show? Das ist richtig, also es wird sehr viel Show gemacht für das russische Fernsehen, was natürlich weiter zensiert ist. Wenn man sich Internetberichte ansieht, sieht man, dass diese Show mittlerweile nicht mehr allgemein angenommen wird. Die Leute im Lande, vor allem die einfachen Dorfbewohner, die von den Bränden betroffen werden, sind sehr ungehalten über die Politik und die politische Kaste. Ich habe eine Version eines Videos jetzt vor Augen, wo Bäuerinnen Herrn Putin persönlich angriffen, nicht physisch, aber fast physisch. Sie umringten ihn, attackierten ihn und forderten von der Regierung ernsthafte Maßnahmen und nicht nur solche Show-Stunts, die bisher gemacht wurden. Wenn heute Putin in seinem Flugzeug sitzt und Wasser abwirft, dann lachen sich die Leute ins Fäustchen. Da werden wahrscheinlich jetzt schon Witze darüber kursieren. Wer könnte von der ganzen Geschichte profitieren in Russland? Ich meine jetzt zum Beispiel Kreise innerhalb der Opposition. Und zwar jetzt nicht der demokratisch denkenden Opposition. Also wenn Sie auf die Kommunisten anspielen, da bin ich mir nicht so sicher. Wer profitieren könnte, möglicherweise ist Medvedev, denn der hat sich bisher sehr, sehr bedeckt gehalten. Der Präsident, der bisher Putin hat machen lassen und Putin hat fliegen lassen. Er selbst ist zwar auch dann mal irgendwo angereist, aber er hat sich nicht in den Vordergrund geschoben. Und das kann im Ende vielleicht für ihn zum Vorteil geraten. Denn die Tatsache, dass Putin überall präsent ist, bedeutet natürlich auch, dass, wenn die Sache sich noch verschlimmern wird, Putin dann allgemein verantwortlich gemacht wird. Mehr als Medvedev, der dann irgendwann mal vielleicht die Chance hat, aufzutreten und zu sagen, ja gut, also jetzt machen wir mal ein bisschen Ordnung hier und machen das Ganze mit Mitteln eines demokratischen Staates. Da träume ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber möglich wäre es. Die Opposition selbst, die demokratische Opposition, wird daraus keinen Gewinn schlagen, die ist auch sehr klein und wird laufend niedergeknüppelt von der Staatsmacht, jetzt jüngst wieder am 31. Juli, als Herr Nemtsov, der frühere Vizepremier, verhaftet worden ist. Das sind Sachen, die tangieren die Masse der Bevölkerung eigentlich weniger. Nun ist es ja auch so, dass man bei der Inszenierung der zahlreichen Shows auch sehr weit geht. Da gibt es ja dieses Telefongespräch zwischen Putin und Medvedev. Man sieht die beiden jeweils am anderen Ende der Leitung sitzen und Putin mit Nachdruck diktiert seinem Präsidenten, was Sache ist, wobei man wissen muss, dass der Präsident in Russland wesentlich mehr Machtbefugnisse eigentlich genießt als der Premier. Und da sagt also Putin zu Medvedev, jetzt schalt du mal die Armee bitte ein. Und da sagt er, ja, du hast recht, das werden wir schon machen. Damit zeigt man der Bevölkerung nach dem Motto, Putin sagt hier, wo es lang geht. Nicht Medvedev. Medvedev wirkt so ein bisschen so wie so ein kleiner Schulbub. Also dieses Telefonat war eines der schlechtesten gespielten Schaustücke, das ich seit langem gesehen habe, von beiden Seiten. Medvedev hat tatsächlich so die Holzfigur abgegeben und Putin so den Draufgängertypen, aber es war eben nicht simultan. Man hat gesehen, dass sie nicht gleichzeitig miteinander sprechen. Erst hat Putin gesprochen, dann war Schnitt und dann hat Medvedev gesprochen. Das ist wiederum eine Sache, worüber sich die Bevölkerung in Russland wahrscheinlich eher lustig machen wird. Denn die Steifheit Medvedevs, die Unnahbarkeit und diese Bullyhaftigkeit von Putin, das sind natürlich Dinge, mit denen hat man gelernt zu leben und da blickt man durch. Also man weiß, dass das nicht der Realität entspricht. Natürlich entspricht es der Realität, dass Putin dem Medvedev sagen kann, was er machen soll. Aber wie gesagt, die Resultate des Feuers sind, was zählen. Und auch die, was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, die psychische Komponente, die symbolische Komponente. Der Wald in Russland hat eine ähnlich, wenn nicht stärkere Bedeutung wie der Wald in Deutschland. Die nationale Seele lebt dort. Die Leute leiden darunter, dass der Wald verbrennt in solchen rauen Mengen. Es ist ja nicht wie in einem amerikanischen Nationalpark, wo man ganz gezielt mal ein paar Hektar abbrennen lässt, damit sich die Natur regeneriert, sondern es werden ja ganze Landstriche verwüstet. Und das geht schon ans Herz bei vielen Russen. Und das macht die Situation so gefährlich für die Politiker. Denn die Reaktionen, die im Land jetzt vor sich gehen, das sind ja nicht Reaktionen von irgendwelchen Intellektuellen und Oppositionellen. Das sind die Leute, die Putin seit Jahrzehnten emporgehoben haben, an die Macht gebracht haben, an der Macht erhalten haben und jetzt desillusioniert sind. Also das ist eine hochgefährliche Situation. Noch lachen Sie, Herr Professor Jahn, diese Leute. Wann könnte das Ganze so umschlagen, dass tatsächlich es gefährlich werden könnte für Putin, Medvedev und Co.? Gut, also die Feuer sind ja jetzt wohl etwas am Abklingen. Wenn sich das Wetter ändert, hätte Putin Glück gehabt. Wenn es noch länger heißt... Vergessen die Leute so schnell? Geben die dann so schnell auf und gehen zu Tagesordnung? Ich bin mir nicht so sicher. Also wenn das jetzt weitergeht, wenn jetzt noch mehr Dörfer abbrennen, wenn Städte in Gefahr kommen, wenn vielleicht wirklich eine der Nuklearanlagen betroffen wird. Und es spricht sich ja mittlerweile herum, dass übers Internet man natürlich einfach Karten übereinander legen kann beispielsweise und dann weiß man, wo Feuer ist und dann weiß man, wo eine Nukleareinrichtung ist. Wenn da etwas freigesetzt wird beispielsweise, wenn die Bevölkerung, die Abgebrannten, die eine historische Rolle in Russland spielen, wenn die jetzt nicht schnell Häuser bekommen, dann wird sich das sehr schnell Luft machen im Herbst. Und üblicherweise ist Oktober, November immer so die Zeit, wenn in Russland demonstriert wird. Vor ein paar Jahren waren es die Rentner, die auf die Straße gegangen sind. Es kann ohne weiteres sein, dass dieses Jahr die abgebrannten Dörfler in die Städte gehen. Und dann auf die Barrikaden und dann machen sie Druck. Nur auf die Barrikaden noch nicht so schnell. Es wird dann darauf ankommen, wie die Obrigkeit reagiert. Und da wird natürlich auch jeder versuchen, seine eigene Klientel zuerst zu bedienen und möglichst gut dazustehen. Hubertus Jahn, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Cambridge. So viel im Europa-Report heute.